SRF 2 Kultur. Hörspielzeit. Herzlich willkommen dazu, sagt Annette Herbst. Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit? An einzelne Szenen, flüchtige Bilder, Episoden, von denen Sie nicht genau wissen, ob sie sich wirklich so abgespielt haben oder vielleicht doch ganz anders? Yael Inokay, eine junge Basler Autorin, hat in ihrem zweiten Roman Mahlstrom eben solche Kindheitserinnerungen beschrieben. Handlungsort ist ein Dorf und darin eine Gruppe von 6 Kindern, eine Bande. 3 Menschen erinnern sich an ihre Bande, an schöne Erlebnisse, an Bubenstreiche, aber auch an ein verschwiegenes Verbrechen. Aus den Kindern sind inzwischen junge Erwachsene geworden. Und als eine von ihnen Selbstmord begeht, zwingt ihr Freitod die anderen, sich zu erinnern. Und wie ein Mahlstrom entwickelt die Geschichte einen unausweichlichen Sog. Als sie hörten, dass eine junge Frau zu Tode gekommen war, kündigten sie sich zu Dutzenden an. Im ganzen Ort schellten die Telefone. Wir erwarteten die Wagenkolonne sich ihren Weg bahnen von den Serpentinen ganz oben am Berg. Der Verkehr kam so zu uns, als befände sich der Rest der Welt weit über unseren Köpfen. Und wir wären in einer Senke, gesondert von ihnen. Wir schimpften nicht über sie. Seit dem Schrei, den jeder gehört haben wollte, war es seltsam still geworden unter uns. Wir warteten. Aber keiner kam. Schließlich teilte man uns mit, dass das Mädchen den Mantel seines Bruders entwendet hatte. Dem hochgewachsenen Buben sein schwingendes Kleidungsstück. Wir alle kannten den Anblick, wie er in seinem Mantel die Hauptstraße ablief und die paar hundert Meter Asphalt zu seiner Bühne machte. Schau. Schau, da läuft der Gocke. Kurz schien der Grund, auf dem er lief, etwas Besonderes zu sein. Aber keiner hätte das zugegeben. Bei Regen zog ihn der vollgesogene Wollstoff zu Boden. Ein Überwurf, der seinem Träger sämtliche Kraft abverlangte. Psst. Ein Umstand, der die Wagenkolonne von uns weg und zu einem anderen Unglück lenkte. Über Selbstmord berichtet man nicht. Der Sarg war zu klein, viel zu klein für den Körper. Gleich bricht er aus dem Holz. Der Körper, der sich Kleidern nicht fügen wollte, der nicht auf Stühle passte, nicht durch Türen, der sich mit sich selbst nicht auf eine Gehrichtung einigen konnte. Dort gingen die Füße durch, da die Arme, hier der Kopf seltsamerweise nicht unansehnlich. Kein Mensch, von dem man sich beschämt abwendet. Jemand, dem man beim Gehen zuschaut, beim Essen, beim Atmen, weil er es macht, wie man es nicht kennt und es ihm trotzdem spielend gelingt. Und alles noch einmal anders, kaum hat man sie sprechen hören. Die Stimme ging durch ihren Bauch, bis in die Fingerspitzen, in die Zehen und setzte den Körper zusammen. Durch ihren Bauch, bis in die Fingerspitzen, in die Zehen, die Stimme. Ich suchte sie unter dem Gewirr der anderen. Sie ließ sich in meinem Kopf nicht aufrufen. Tiere ertranken so, gerieten in die scheinbar harmlose Strömung, die sie unter den Felsvorsprung trieb. Dort bündelten sich die Kräfte eines ganzen Flusses, gegen die kein Strampeln und kein Rudern je hätten ankommen können. Das Wasser. Nur etwas über einen Meter tief. Aber ist man einmal in die Kuhle geraten, lässt es einen nicht mehr frei. Der Fluss schwemmte die aufgequollenen Kadaver an Land, wenn er sie nicht mehr haben wollte. Barbara hat er beinahe nicht mehr hergegeben. Obwohl der Körper schon vollgesogen und aufgeweicht war, hielt ihn das Wasser weiter in seinem kräftigen Griff. Nur ihr Rock hat es fast aus der Kuhle herausgeschafft. Vom aufgehenden Leib in 2 Teile gerissen, reckte er sich bis zur Wasseroberfläche. An dieses Stoffstück klammerte sich der Vater. Manche hätten gesagt, wir seien Freundinnen gewesen. In einem Dorf von dieser Größe gibt es nicht viele Möglichkeiten. Entweder man mag sich oder man hasst sich. Oder man ist sich gleichgültig. Es war eine kinderreiche Zeit, sagen die Älteren. Balge überall. Ein unaufhörlicher Strom an Bewegung, der in alle Himmelsrichtungen wuchs. Erziehung an jeder Ecke. Tu dies nicht. Warnende Zeigefinger, erhobene Hände, bereitkräftig zuzulangen. Nicht, dass es uns etwas ausgemacht hätte. War die Schule vorbei, teilten wir uns in Gruppen und jagten einander über die Felder. Wenn einen die Größeren einfingen, einem die Taschen ausleerten und alles an sich nahmen, vom Kleingeld bis zum angebissenen Brötchen, ging man eben auf die Kleineren los und holte sich so seinen Besitz zurück. Nur wenige entgingen dem. Barbara war eine davon. Immer mindestens einen Kopf größer als der Rest der Klasse, sprach so gut wie nie. Wenn sie schwieg, fiel ihr der Respekt wie von selbst in den Schoß. Ihre Stimme hingegen machte sie zerbrechlich und klein. Warum werde ich mich nicht fragen? Jedes Menschenleben ist voll mit Darums. Aber die erzählen einfache Geschichten und einfach war meine Schwester nicht. Zwischen ihrem Verschwinden und dem Fund der Leiche liegen 7 Tage. Erst am 6. Tag habe ich das Fehlen meines Mantels bemerkt. Wie ich vor dem Schrank stand, ist mir auch der Brief ins Auge gefallen, der zwischen Hemden und Socken gelegen hat. Statt ihn zu lesen, habe ich ihn erstmal noch tiefer unter die Kleider gesteckt. Ich habe mich sehr bemüht, meine Schwester als Erster zu finden. Aber der Papa ist mir zuvor gekommen. Nur wenige sind nicht zur Beerdigung erschienen. Der Hans hat wahrscheinlich längst vergessen, wo er herkommt. Erstaunlicher war, dass der Jan und seine Eltern nicht gekommen sind, auch wenn sie eher zurückgezogen leben. Ein Dorf trauert eigentlich lückenlos. 10 Tage nach der Beerdigung tauchte Adam vor Jans Haus auf. Ich sah ihn von meinem Fenster aus, seine Gestalt im Dickicht, eingerahmt von Sträuchern, Rücken gerade, Beine leicht auseinander, Kopf wach und erhoben. Ein paar Tage später kam er wieder, um 2 Uhr nachts. Er torkelte, näherte sich Jans Haustür, wich zurück, ging wieder vorwärts, als ob er tanzte, fasste sich mit der Hand an die Brust, befühlte den Stoff seines Hemds, bückte sich und wühlte mit den Händen durchs Gras, zerrissenes Garn. Als er sich umdrehte und ging, schob im Nachbarhaus jemand die Vorhänge zur Seite. 2 Augen folgten dem kleinen schwarzen Punkt in der schwarzen Nacht, zu dem Adam geworden war. Zerrissenes Garn. Am nächsten Tag fiel mir der Knopf mit seinem glänzenden Perlmutt sofort ins Auge, obwohl ich nicht nach ihm gesucht hatte. In seinen Löchern hing noch zerrissenes Garn. Ich ließ ihn liegen. Ich sehe sie alle 4 vor mir. Barbara, Adam, Hans und Annemarie. Lebendig, kindlich, wie unter Strom gesetzt. Und eine Armlänge hinter ihnen geht ein 5. Kleiner und schmaler als sie, der Adams Gang zu imitieren versucht. Jan. Gestochen scharf, wie auf einer Fotografie. Mit 9 verließ ich mit meinen Eltern die Stadt. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Es gab dort keine gescheite Arbeit und kein anständiges Dach über dem Kopf. Schließlich akzeptierte mein Vater, dass sein Studium nicht zählte und fand Arbeit auf dem Land. Gemeinsam zogen wir dorthin. Ein Vater, eine Mutter, ein Kind und 3 Koffer. Das Dorf. Anders als alles, was ich zuvor gesehen hatte. Eine Ansammlung von Häusern und Gärten und Wegen, grob in den Berg hineingeschnitten, sodass überall scharfe Kanten übrig geblieben waren. Als wir aus dem Auto stiegen, roch es nach Gras und Regen. Und sonst nichts. Unser ganzer Stadtmief klebte noch an den Sitzen. Schnell schlugen wir die Türen zu, bevor es irgendeiner bemerken konnte. Das Haus. Staubig und schmutzig. Spinnen bis hoch zum Gebälk. Ihre Netze wie 1000 kleine Himmelszelte. Meine Eltern beschmierten sich gegenseitig mit dem Staub, der schichtweise auf den Möbeln lag, und lachten und niesten, bis ihnen fast die Tränen kamen. Ein schönes Haus. Unser Haus. Ich erwartete nicht, Freunde zu finden. Ich hatte mich auch in der Stadt schwer damit getan. Trotzdem hoffte ich, dass es dieses Mal anders kommen könnte. Aber schon an meinem ersten Schultag wusste ich, dass es nicht nach meinen Wünschen laufen würde. Meine zitternden Beine zogen mich hinter jede Mauer und jeden Baum, ein Schutz vor den Blicken der anderen. Nach und nach füllte sich die Straße mit Mädchen und Jungen. Keiner ging lange allein. Jede Gruppe pflegte ihre eigenen Begrüßungsrituale, Sprünge, eine sorgsam komponierte Abfolge von Handschlägen, übermütige Ausrufe. Nirgendwo Erwachsene, als gäbe es sie gar nicht in dieser Welt. Am Ende stand ich ganz allein vor dem Eingang zur Schule und meine Füße schlugen Wurzeln in Stein. Hallo, du? Bist du der Jan? Ja. Dann musst du jetzt aber mal zu uns hochkommen. Okay. Annemarie. Ich mochte sie, noch bevor ich realisierte, wie sie neben ihrem Bruder auf der Schulbank saß. Er in Verbindung mit den anderen drehte sich für Späße um, wurde für Geflüster zur Seite gezogen. Aber sie bezog keiner mit ein. Sie lächelte mir zu, als ich vor der Klasse von meiner Heimat erzählte. Ich erinnere mich an euch. Das sagten jetzt viele im Dorf. Ich erinnere mich, wie ihr klatschnass in den Graben gekommen seid. Zwerge wart ihr, dann wisst ihr noch, gezittert habt ihr. Ein Glas konntet ihr halten. Also hat euch der Bernhard Strohhalm in die Teetassen gestellt. Dann habt ihr euch natürlich die Zunge verbrannt. Ich erinnere mich, wie ihr gierig geworden seid. 6 Kirschen gleichzeitig im Mund, bis nichts mehr reinging. Ich erinnere mich, wie gelangweilt ihr immer wart. Sind die Lieder gleich auf Halbmast gefallen, wenn ich eine Rechenaufgabe an die Tafel geschrieben habe. Und zwar allen. Dem Adam, weil es ihm zu schwer war. Der Barbara, weil es ihr zu leicht war. Dem Hans, weil es ihn nicht interessiert hat. Der Annemarie, weil sie mit den Gedanken eh immer woanders war. Und du. Was war nur mit dir? Ich erinnere mich, wie die Barbara getobt hat. Hat mit den Füßen getrampelt, dass du hast meinen müssen. Jetzt tritt sie gleich den Boden ein. Wollte einen Schlüssel für ihr Zimmer haben, meine Fräulein Tochter. Da war sie noch keine 10 Jahre alt. In den Erinnerungen der anderen waren wir immer Kinder. Keiner redete über Barbara als die Frau, die sie zuletzt gewesen ist. In der ersten Pause blieb ich auf meinem Platz sitzen, während die anderen nach draußen strömten. Nur um dann wie ein Hund von Herrn Pferdekamm hinterhergescheucht zu werden. Da stand ich dann, auf diesem viereckigen Hof, der keine einzige Rückzugsmöglichkeit bot. Halb versteckt hinter dem Apfel, den mir meine Mutter mitgegeben hatte. Mit jedem Bissen wurde das Versteck kleiner. Ab und zu warf ich einen vorsichtigen Blick auf die anderen, so wie man bei einem besonders gruseligen Film nur zwischen den Fingern durchguckt, aber eben auch nicht ganz wegsehen kann. Und da erspähte ich Annemarie. Pass auf, dass du da nicht anstößt. Lass mich. Die anderen knieten neben ihr im Kreis, die Köpfe zusammengesteckt. Immer wieder streckte ihr eine etwas entgegen, das ich nicht erkennen konnte. Dann kam Bewegung in die Runde, bis einer jubelte oder sich ärgerte und das Ganze von vorn begann. So. Als die Klingel mich endlich erlöste, eilte ich hinein. Auf den letzten Stufen trat mir jemand von hinten auf die Ferse. Hoppla! Adam tauchte neben mir auf und streckte mir die Hand entgegen. Da warst du wohl zu schnell. Danke. Ich wusste, dass er es gewesen sein musste, weil alle anderen viel weiter hinter ihm gingen. Und trotzdem ließ ich mich von ihm hochziehen und erwiderte sein Lächeln. Für ein paar Sekunden war es, als hätte ich einen Freund gefunden. Erst als es Herbst wurde und ich in meiner Rolle als Statue auf dem Hof zu schlottern begann, lud Annemarie mich ein zu ihrem komischen Spiel. Ich war geduldet, solange ich mir mit ihr die Position teilte, was bedeutete, dass wir Streichhölzer einsammelten und verwahrten und uns die erreichten Punkte merkten. Annemarie zeigte mir die kleine Schachtel, die sie hütete wie einen Schatz. Guck mal, da ist das Meer drauf. Da komme ich her. Vom Meer? Ja. Ihre Augen wurden groß wie Murmeln. Ich könnte schwören, das Meer tauchte darin auf. Im November legte sich der Schnee wie eine weiße Decke über das Dorf. Aus der Stadt kannte ich ihn nur als ewig braunen Matsch und verfiel in tagelanges Staunen. Als man mich auf dem Weg zur Schule von der Straße klaubte und vom Mantelkragen bis zur Unterhose ausstopfte, war es damit natürlich vorbei. Die Schneebälle kamen geflogen, als wäre ich ein Magnet und zöge sie alle an. Zu Weihnachten schenken mir meine Eltern einen Hund. Augen zu, nicht gucken, Mann, Papa. Jetzt, auf. Ein winziges Knäuel Leben, das sie mir in die Arme legten. Er bekam seinen Namen, als er mich am ersten Schultag im neuen Jahr den Hang hinunter begleitete und sein Heulen noch viel weiter mitkam als er selber, der von meiner Mutter gepackt und zurück ins Haus gesteckt wurde. Levin. Irgendwann im Frühling ging eine Grippewelle um, die nahezu die gesamte Klasse ans Bett fesselte. Übrig blieben Frank, Christoph, Corinne, Adam und ich. Herr Pferdekamm setzte uns nebeneinander in die vorderste Reihe. Jeder bekam einen Stoß Blätter, die winzig klein beschrieben waren. Auf einem separaten Blatt sollten wir einen Lückentext ausfüllen. Beim Arbeiten schnauften wir wie eine Gruppe alter Männer. Nur einer gab fast kein Geräusch von sich. Adam. Er saß neben mir, über seinen Stapel Blätter gebeugt und schirmte ihn mit dem Oberkörper ab, als ich kurz zu ihm schaute. Hau ab, Jan. Unter seinem Arm hindurch erspähte ich das unbeschriebene Blatt, um das er sich wand, hier und da mit dem Stift ansetzend, wenn der Lehrer sich näherte. Schau weg. Er versuchte, mich mit der Hand wegzuwischen wie eine lästige Fliege. Aber plötzlich wurde sein Blick weicher und die Steifheit wich ihm aus dem Körper und stattdem Adam, der Spiele mit Streichhölzern gewann und zeichnen konnte, dass es uns anderen vor Neid die Gesichter gelb färbte, saß nun plötzlich ein anderer dort. Jetzt hilf mir doch endlich. In der nächsten Pause blieb ich nicht allein. Mit unsichtbaren Streichhölzern erklärte Adam mir, wie das Spiel funktionierte. Und natürlich hatte ich es längst begriffen, aber ich unterbrach ihn nicht. Als die anderen wieder gesund waren, ging Adam zurück auf den Platz neben seiner Schwester. Sie fing jeden meiner Blicke in seine Richtung auf, sodass kein Durchdringen mehr zu ihm war. Meine Schwester hat nicht viel besessen. Aber über ein Menschenleben läppern sich die Dinge trotzdem zusammen. Ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht, um alles in Kisten zu verstauen und zu entscheiden, was fort kann und was wir noch behalten wollen. Am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass nichts übrig bleiben würde als die Fotos von ihr und ein paar ihrer Pläne. Aber je mehr ihre Sachen ich in die Hand nahm, desto schwerer fiel es mir, sie auszusortieren. Klar. Kleider haben nicht mehr nach ihr gerochen und waren einfach nur noch Kleider. Aber vor meinem inneren Auge hat mit jedem Leibchen und jeder Hose ein Film angefangen. Mit den Schuhen war es nicht anders. Drei abgelaufene Paare. Da würde man denken, die haust du einfach weg. Aber ich habe sie dann trotzdem noch einmal geputzt, zum Trocknen in die Sonne gestellt. Die Die längste Zeit hat mich die eine Schreibtischschublade gekostet. Die mit den Bildern. Die ließ mich erstmal ratlos zurück. Das Zeichnen. Das war ja so ein Kinderding von mir, aber die Bilder hatte ich schon längst vergessen. Bei uns wird sowas nicht gerahmt und über den Kamin aufgehängt und trotzdem lagen die dann da in der Schublade von der Barbara. Ganz sorgfältig zusammengerollt. Ich habe mir eins nach dem anderen angesehen. Das schöne Gefühl, etwas zu können. Allein mit einem leeren Blatt Papier an einem Tisch zu sitzen und daraus was zu machen. Keine Angst haben zu müssen, wenn der Lehrer kommt und es sich anschauen will. Sonntag bin ich dann das erste Mal zum Frühstück in den Specht gegangen. Viel Betrieb war nicht. Genau genommen war ich der einzige Gast. Da wusste ich sofort, warum die Barbara gern hier war. Irgendwann ist aber tatsächlich noch jemand aufgetaucht. Na ja, dann. Nora. Hallo. Ich habe mein Rührei hingestellt bekommen und sie hat sich mit einer Zeitung ein paar Tische weiter weg hingesetzt. Wahrscheinlich haben sich die Barbara und die Nora öfter hier getroffen, habe ich gedacht. Sind zu zweit allein gewesen, statt ganz allein nur mit sich. Und ungefähr eine Sekunde später war mein Rührei plötzlich sehr erbärmlich. Ich fand auch die karierten Tischdecken und die Vorhänge erbärmlich. Und die Toilette, auf die ich mich noch habe retten können. Spätestens, als ich dann den zusammengeschrumpelten Duftstein in der Kloschüssel gesehen habe, hat's mich gekriegt. Es sitzt dann eben doch im Banalen. Du kannst es schultern, die Leiche deiner Schwester zu sehen, ihre Beerdigung zu organisieren, ihr Zimmer auszuräumen. Und dann siehst du ein Rührei und stellst fest, dass deine Schwester nie wieder so eins essen wird. Und das zieht dir dann den Boden unter den Füßen weg. Abschlecken! Man hält mich an beiden Seiten fest, die Knie in meine Schulterblätter versenkt und drückt mich auf den Boden des Schulhofs. Abschlecken. Abschlecken, rufen sie, und ich schiebe die Zunge zwischen meinen Zähnen durch und ziehe sie über den Asphalt. Ich dachte, es würde anders werden, nachdem Adam angefangen hatte, mich zu besuchen. Er kam, ein-, zweimal im Monat. Aber erzählen durfte ich es keinem. Ich schwöre es. Ich schwör's. Bei deinem Leben. Bei meinem Leben. Auch einen Tag nach dem Zwischenfall auf dem Schulhof kam er wieder. Spätabends flogen kleine Steinchen an mein Fenster. Und auf dieses Zeichen hin schlich ich die Treppe runter und ging in die Nacht hinaus. Wir gehen runter zum Bach, Jan. Warum? Ich zeig dir was. Mir sagte das Herz in die Hose. Jeder, der nicht eben beliebt ist, kennt die möglichen Bedeutungen von diesem Satz. Trotzdem ging ich mit. Da ist es. Ein paar Meter vom Bach entfernt stand ein kleines, heruntergekommenes Haus. Adam zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und öffnete die Tür. Komm mit. Es gab nur einen einzigen Raum. Die Küchennische in der einen Ecke, das schmale Bett in der anderen. Mittendrin ein kleiner Tisch mit einem Teller und einem Glas drauf und unter dem Fenster ein Schränkchen, auf dem ein Plattenspieler stand. Drei Schallplatten lagen daneben. Willst du mal richtig coole Musik hören? Darfst du das denn? Klar. Wer wohnt hier? Niemand mehr. Wem gehört das alles? Meiner Tante. Aber die ist weg. Und wann kommt die wieder? Gar nicht. Die kommt nie mehr. Plötzlich fing er an zu weinen. Hey. Psst, das wollte ich nicht. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hey. Hey. Es wird alles wieder gut. Bestimmt. Hier in diesem Haus, das langsam zerfiel, hielt ich ihn im Arm und wollte ihn nie mehr loslassen. Es wird alles wieder gut. Es wird alles gut. Es wird alles wieder gut. Alles wird wieder gut. Geht wieder. Weißt du, Jan, manchmal bist du eben dran, aber dann trifft's auch wieder andere. Das darfst du nicht persönlich nehmen. Nacht für Nacht saß ich danach an meinem Fenster, aber Adam kam nicht mehr. Jedes Jahr Ende Mai stellten Jans Eltern im Garten den großen Tisch auf und schmückten ihn mit Blumen. Vom späten Frühling bis in den Herbst fand ihr Leben draußen statt. Sie aßen im Garten und lasen, erledigten ihre Telefonate, hängten Wäsche auf, wuschen sich die Füße und die Haare. Kam Regen, warfen sie eine große Plane über ihre Habseligkeiten und setzten sich unters Vordach. Jan saß nur manchmal bei ihnen. Es gab laue Abende, die er drinnen verbrachte, und Tage, an denen er halb versteckt zwischen den weißen Laken auf seinem Liegestuhl döste. Der Wind blies die Stoffbahnen an den Wäscheleinen auf, wie Segel umgaben sie ihn dann. In manchen Momenten gab es für die Eltern nur sie beide. Der Vater spielte mit den Haaren seiner Frau. Er küsste sie hinter die Ohrläppchen, hob sie auf und setzte sie auf den großen Tisch. Mit beiden Händen griff sie nach seinem Kopf und zog ihn zu sich. Ihr Kleid verrutschte dabei und zeigte die nackte Schulter. Das einzige Paar, das ich je so sah. Den Sommer vor 11 Jahren ließen sie aus. Keine Stimmen, kein Gebell, nicht einmal Wäsche an den Leinen. Einzig die Lichter im Haus verrieten, dass darin noch jemand war. Als Jan zu uns kam, war er der von dort. Der von dort. Dort war eine Stadt, wie wir sie aus Büchern und Filmen kannten. Der. Laut. Von dort. Schmutzig und voller absonderlicher Gestalt. Der von dort. Man sprach einen seltsamen Dialekt, den er eilig versuchte loszuwerden. Aber wie er ihn mit unserem durchmischte, wurde es nur noch schlimmer. Kaum einen Satz konnte er sprechen, ohne von Gelächter begleitet zu werden. Trotzdem wollte er erzählen. Er nutzte jede Gelegenheit dazu. Wenn ihm keiner die richtige Aufmerksamkeit schenkte, verdoppelte er seine Sprechgeschwindigkeit. In einem irrsinnigen Tempo spulte er die Geschichten seines Lebens ab und all derer, die darin eine Rolle spielten. Er erschuf etwas, was wir Janisch nannten. Alles Sentimentale war Janisch. Alle hoffnungslosen Übertreibungen waren Janisch. Alles, was uns ekelte, war Janisch. Janisch! Janisch! Janisch! Im Winter vor 11 Jahren hätten wir ihn beinahe getötet. Wenn ich die Augen schließe, ist alles da. Und alle Haare an meinem Körper stellen sich auf. Ich höre das Knacken der Nase, die ihm mit der Faust gebrochen wird. Das Klatschen der offenen Handflächen, die sein Gesicht treffen. Kratzende Fingernägel in seiner nackten Haut. Das Brechen der Rippen unter den schweren Schuhen. Seine Stimme. Und dann die Stille. Schatten, die sich davon stehlen. Der aufgewirbelte Schnee. Mein eigenes Herz, das mir hochschlägt bis zum Hals. Erst viel zu spät kommt das Gebell dazu. Er liegt noch immer dort, wo wir ihn zurückgelassen haben, als ein Hund ihn findet. Der Schnee rettet ihm das Leben. Er kühlt seinen verletzten Körper. Alles in ihm stockt. Die Organe halten inne. Er fällt immer tiefer in die Bewusstlosigkeit. Aber er kann nicht sterben. Diesen Gefallen tut er uns nicht. Jetzt wird wieder herumerfunden. Den Leuten fällt jeder nur erdenkliche Seich ein, damit ihnen zugehört wird und sie für einen Moment mal wichtig sind in ihrem kleinen Leben. Ein paar Tage, nachdem es mir im Specht den Stecker gezogen hat, saß ich im Graben und am Nebentisch der Frank mit seinen beiden Brüdern, diesen untersetzten Bauern, wo du gleich siehst, besonders hell ist es da oben bei denen nicht. Und irgendwann sagte einer Bruder zu mir, wir seien eine elende Bande gewesen als Kinder, gemein und rücksichtslos. Und vielleicht habe die Barbara das ihr einfach nicht mehr ausgehalten, so scheußlich gewesen zu sein. Da ist mir natürlich die Hand ausgerutscht. Mama, mit dem Bierglas drin. Wahrscheinlich wäre es den Leuten recht gewesen, wenn die Barbara eine ganz stille gewesen wäre. Aber die hatte halt ihren eigenen Kopf und das verträgt man dann wieder nicht. Und uns eine Bande zu nennen, finde ich sowieso einen gewagten Ausdruck. Die Nora war ja nur so halb dabei und eigentlich nur wegen dem Hans und die Barbara hat es wirklich wenig interessiert, Teil einer Gruppe zu sein. Diese Attitüde hat natürlich direkt dazu geführt, dass alle auf sie gehört haben. Und dann gab es noch den Kleinen, eben den Jan, der von außerhalb. Der fand uns wohl irgendwie toll, ist hinter uns hergedackelt und zwar mit eiserner Geduld, das muss man ihm zugute halten. Konnte lügen wie ein Weltmeister. Hat der armen Annemarie weiß gemacht, er käme vom Meer. Und später, als dann diese grässliche Sache mit seinem Hund war, der ihn plötzlich angefallen hat, da hat er auch noch behauptet, wir hätten ihn verhauen. Aber den Hund hat er mit seiner Lüge nicht mehr retten können. Den haben die Eltern schon 2 Tage später erschießen lassen. Also, kalt gelassen hat mich das nicht. Wie soll das gehen? Hans. Ich streckte die Hand aus und legte sie an seinen Nacken, erschrocken über mich selbst, als hätte ich mir die Fingerspitzen verbrüht. Und er legte seine Hand an meinen Nacken, bis wir uns in der Mitte trafen. 1, 2, 3. Mein Herz zählt an und wir überwinden die letzten Zentimeter. 2 Menschen, die zärtlich miteinander sind. Ich hatte es 2 Male von meinem Fenster aus beobachtet. Ich fasste ihm ins Gesicht, an den Hintern, die Brust. Ich kannte diesen Körper und ich kannte ihn nicht. Rühr mich auch. Wo? Wo? Wo du magst. Hier vielleicht. Hier? Hier. Danach lösten wir uns nicht gleich voneinander. Er lag mit dem Kopf auf meiner Brust und mein Herz schlug laut und schnell gegen sein Ohr. Pom, pom. Pom, pom. Pom, pom. Pom, pom. Hans ist weggegangen. Anfangs fehlte er mir nicht. Ich war mir sicher, er würde zurückkommen. Doch nach und nach nistete sich sein Fehlen in meinen Gedärmen ein. Dort hockte es und mir wurde speiübel, wenn ich an ihn dachte. Alles im Dorf hatte irgendwie mit ihm zu tun. Kaum ein Fleck war frei von einer Erinnerung. Was hatte er mir in unserer letzten Nacht alles gesagt? Ich fand wild durcheinander geratene Worte. Ich fand nichts. Nur Spinnerei. Wenn ich daran dachte, ihn wiederzusehen, dann war er in meinen Gedanken kein erwachsener Mensch. Ein Bub von 9 Jahren, verheddert in einem Pulk von 13 Geschwistern. Er und Annemarie stachen heraus. 2 weiße Flecke in der Familie mit den braunen Haaren. Glasige Kinder, vor allem er. Durch seine Haut konnte man den Verästelungen der Blutgefäße folgen. Eine Beschäftigung, die nie langweilig wurde und sich nie erschöpfte. Auch seine Augen hielten nichts auf. Sie führten geradewegs in ihn hinein. Manchmal kommt ein anderes Bild dazwischen. Hans, wie er zuschlägt. Der erste Schlag. Sein einziger. Er ist perplex von der eigenen Kraft. Als er das Blut aus Jans Nase sickern sieht, taumelt er zurück. Großes Erstaunen in diesem zarten Gesicht. Und Jan, der eine Sekunde Zeit hat verpasst, es die Hände schützend vor sich zu bringen. Auch ihn hat das Staunen gelähmt. Für einen Augenblick ist da die Möglichkeit, dass nichts passiert ist. Eine Verfehlung. Wir könnten Hans die Hand auf die Schulter legen und sagen, was hast du denn? Komm, wir gehen nach Hause. Dann holt Adam aus, tritt Jan in die rechte Kniekehle und bringt ihn zu Fall. Der Plan reift innerhalb einer Pause. Barbara berichtet uns, dass Jan im Haus am Bach gewesen ist. Während sie spricht, zerbricht sie die Streichhölzer in ihrer Hand. Das Spiel ist zu Ende. Sie wirft die nutzlos gewordenen Hölzchen vor Annemarie auf den Boden. Weißt du eigentlich, dass der das Meer selber noch nie gesehen hat? Alles andere Gesagte gerät in meinem Kopf durcheinander. 5 Stimmen, die ich nicht mehr zuordnen kann. Ich suche meine eigene darunter, aber auch das gelingt mir nicht. Im Winter wurde Levin krank und alles andere verlor seine Wichtigkeit. Ohne Appetit lag er in seinem Korb, verschlief ganze Tage und keiner konnte ihm helfen. Jan! Hey! Jan! Hey, Jan! Nora? Was ist denn? Komm raus! Warum? Ich weiß, was dein Hund gesund machen kann. Ich ging neben Nora ein Stück in den Wald hinein und weiter hinten wieder aufs Feld raus. Es war eine stille, geradezu heilige Nacht, in der es einem leicht gefallen wäre, an Gott zu glauben. Es ist nur noch ein kleines Stück. Aber ich muss nur an den Schnee denken, wie er unter dem pechschwarzen Himmel leuchtet. An Barbara, Adam, Hans und Annemarie, wie sie dort stehen und mich erwarten. Und ich weiß, dass es Gott nicht geben kann. Am Morgen danach bewegten wir in der Pause wie ferngesteuert die übrig gebliebenen Streichhölzer zwischen unseren Fingern, ohne dass sie uns zerbrachen. Sogar das Tricksen gelang uns. Nur mit dem Anschauen taten wir uns schwer. Danach verstreuten wir uns. Erst mit dem Welpen fanden Hans und ich wieder zueinander. Ein halbes Jahr lag hinter uns, in dem sich unsere Leben augenscheinlich nicht verändert hatten. Die gleichen Worte, die gleichen Verpflichtungen, der gleiche Himmel über den Tagen. Eine der Hündinnen auf seinem Hof hatte geworfen. Wir suchten den Welpen aus einem halben Dutzend aus. Wir machen einfach die Augen zu und... Gleichzeitig griffen wir nach ihm. Den nehmen wir. Ein braunes Bündel mit einem weißen Bauch. Stella, gut. Komm. Wir stellten sie in einer Kiste vor Jans Haustür ab und rannten davon. Hans war der Erste, der von der Schule abging. Im Sommer, nachdem er 15 geworden war, kam er nicht mehr zum Unterricht zurück. Wozu auch, sagte er, als ich ihn auf dem Hof besuchte. Auf Hans folgte Annemarie. Sie verabschiedete sich von keinem. In der Gärtnerei lernte sie einen Mann kennen, der mehr als doppelt so alt war wie sie. Die Hochzeit war so klein und stillgehalten, dass sie die meisten von uns erst mitbekamen, als sie schon vorbei war. Im Sommer darauf gingen Barbara und ich auf die Handelsschule, die zwei Dörfer weiter lag. Nachdem Adam bei seinem Vater im Architekturbüro angefangen hatte, verließ sie meist vorzeitig den Unterricht. Bis spät abends, wenn der Vater längst im Graben saß, half sie ihrem Bruder. Besah sich seine Berechnungen und korrigierte sie, während er die schmutzigen Kaffeetassen abwusch, fischte seine Skizzen aus dem Mülleimer, die der Vater hineingeworfen hatte. Sie richtete sich eine eigene Ecke ein, wo sie am Wochenende die Pläne der anderen studierte. Für das Sortieren und Beantworten von Briefen, das sie daneben erledigte, wurde ihr ein kleiner Lohn gezahlt. Die Handelsschule machte sie dann nicht zu Ende. Nur Jan ging aufs Gymnasium. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte er nicht mehr zu uns an die Schule zurück. Schwarzer Schnee. 1,5 Stunden fuhr ihn die Mutter bis in die Stadt. Am Nachmittag holte sie ihn wieder ab. Es gab Tage, da war das nicht möglich. Schwarzer Schnee. Dann lag er in seinem Bett oder draußen im Garten auf dem Liegestuhl, unfähig, den Beinen das Aufstehen zu befehlen. Er hatte einen Namen dafür. Schwarzer Schnee. Schwarzer Schnee. Sicher habe ich mir manchmal gewünscht, dass die Barbara ein wenig mehr wie die anderen wäre. Nicht wegen mir. Ich hätte sie nicht ändern wollen. Aber es kann mir keiner erzählen, dass es nicht einfacher ist, ein gewöhnlicher Mensch zu sein. Meinetwegen ein Idiot, der nicht viel denkt. Die Barbara ist ohne Filter zur Welt gekommen, hat der Papa manchmal gesagt. Wir anderen absorbieren den alltäglichen Wahnsinn ja irgendwie, indem wir sagen, das ist mir jetzt wichtig, das nehme ich jetzt ernst und alles andere rasselt durch. Aber bei der Barbara waren die Regler eben alle voll aufgedreht. Die hat sich immer Zufluchtsorte gesucht. Mir war gar nicht klar, wie wichtig ihr die gewesen sind. Dieses Haus am Bach zum Beispiel. Daran denke ich jetzt oft, wenn ich an sie denke. Ich habe eine Tante gehabt, die Astrid. Die habe ich vielleicht immer noch. Ich habe sie seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Die hat gern getanzt. Damit ist sie hier ziemlich allein gewesen. Sie hat auch geraucht und getrunken. Da war sie schon in bessere Gesellschaft. Was sie nicht gern gemacht hat, war arbeiten. Trotzdem hat man sie da irgendwie reinzubiegen versucht. Weil eine erwachsene Person, die sich weder häuslich noch erwerbsmäßig betätigt, das ist irgendwie... Dafür gibt es nicht mal ein geeignetes Wort. Die Barbara und die Astrid, die hatten sich richtig gern. Die Astrid hat geplappert und geplappert und die Barbara ist einfach am Tisch gesessen und hat ganz selig zugehört. Das Haus. Darüber wollte ich eigentlich sprechen, bevor ich den Sentimentalen gekriegt habe. Die Barbara ist oft hingegangen. Das Haus hat ihr wirklich viel bedeutet. Dass man das immer erst hinterher versteht. Ich bin damals mit dem Jan hin, weil der so einen neugierigen Hund hat. Ich dachte, ich zeig ihm das mal. Und am nächsten Tag gab es ein Geschrei, dass man hat meinen müssen, jetzt geht gleich das allerletzte Licht aus. Hat uns die Barbara gesehen und... Da musste natürlich gehandelt werden, weil... Geht ja nicht. Ich habe immer geglaubt, es hat die Barbara damals vor dem Jan geekelt und sie wollte nicht, dass der mir zu nahe kommt. Aber jetzt glaube ich das gar nicht mehr. Sondern da ist jemand in ihren Raum eingedrungen. Das ist ihr zu weit gegangen. Eines Abends stand Adam wieder unter meinem Fenster. Als würde er wie damals auf mich warten, um mit Levin und mir zum Haus am Bach zu gehen. 3 Jahre, nachdem er mir mit seinen Schuhen die Rippen gebrochen hatte. Seine völlige Abwesenheit hatte ihn mir in Momenten, wenn mein Körper aussetzte, nur umso präsenter gemacht. 3 Jahre lang hatte ich ihm meinen Kopf in den Magen stoßen wollen. Mit den Händen hatte ich auf ihn eindreschen, am Kragen hatte ich ihn packen und zu mir ziehen wollen. Schau mich an, wollte ich zu ihm sagen. Aber er sah immerzu weg und seine schönen Hände vergeudete er nie zum Schlagen. Dazu gab es die Füße, wo an den Schuhsohlen der Dreck klebte. Nachdem Adam das erste Mal wiedergekommen war, tat er es in unregelmäßigen Abständen. Manchmal lag ein halbes Jahr dazwischen und manchmal bloß ein Monat. Er stand einfach da und wartete. Und irgendwann wurde es sogar erträglich, an diese Nacht zu denken. Als wir im Haus gewesen waren und er in meinen Armen gelegen hatte. An einem Nachmittag, als ich von der Schule kam, schlich mir Stella entgegen. Stella, was hast du? Müde drückte sie ihren Kopf gegen meine Hand. Was ist los mit dir? Ihre Beine schienen sie kaum tragen zu können. Na komm. Ich trug sie runter zu ihrem Haus. Entschuldigung? Die unsichtbare Schranke, die zwischen unseren Grundstücken lag, Hallo? Ließ ich einfach hinter mir. Hier. Jans Mutter stand über den Tisch im Garten gebeugt und klaubte welke Blumen aus einem Strauß. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie nahm ihr Stella ab und setzte sie ins Gras. Die Hündin ging ein paar Schritte, dann legte sie sich hin, die erschöpften Beine von sich gestreckt. Ja, Nora, so geht es einem eben, wenn schwarzer Schnee fällt. Ein paar Tage danach sah ich Jan im Garten. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging zu ihm rüber. Was ist schwarzer Schnee, Jan? Dicke, schwere Flocken, die mich nach und nach unter sich begraben. Schwarzer Schnee nimmt der Welt ihre Konturen. Und du gehst in deinem Körper verloren, als habe der keinen Boden. Und man fällt einfach nur immer tiefer und tiefer in sich hinein. So fanden wir unsere Abmachung. Wenn schwarzer Schnee fällt, kümmere ich mich um Stella, okay? Okay. Nur einmal betrat ich sein Zimmer. Ich war Stella gefolgt, die durch die angelehnte Tür hineingegangen war und sich mehrmals zu mir umgedreht hatte. Jan? Er lag in seinem Bett, ganz klein zusammengerollt. Die Vorhänge waren zugezogen. Schläfst du? Auf dem Schreibtisch entdeckte ich eine Kette. Ein Holzknopf hing an einem durchgeschnittenen Faden, der an beiden Enden verknotet war. Ich ging, ohne eine Reaktion abzuwarten. Ganz langsam begannen Jan und ich wieder miteinander zu sprechen, Wort für Wort, als müssten wir erst eine Sprache finden, die wir beide verstünden. Wir redeten 5 Minuten, 10, nie länger. Ich wusste, das ging nicht. Nach einer ganzen Woche schwarzen Schnees erzählte er mir von der Kette. Er hatte den Knopf im Haus am Bach verloren, als er mit Adam dort gewesen war. Ein paar Tage danach hatte Adam ihm die Kette gebracht. Da hing der Knopf dran. Er trug die Kette um seinen Hals, bis man sie ihm im Krankenhaus abnahm. Barbara hat sehr darum gekämpft, aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Nein. Während oben die Wände von ihrem alten Zimmer eingerissen wurden, saß ich am Küchentisch und... Nein. ...sah sie vor mir, wie sie den Papa deshalb anbettelt und der hat immer nur ein Wort für sie übrig. Nein. Nein! Ein Jahr nach dem piekfeinen Zeugnis von der Barbara kam meines. Und alle Kreuzchen waren in der falschen Kolonne. Alle. Bis auf eins. Aber wenn das beim bildnerischen Gestalten steht, dann kann das auch nichts mehr retten. Im Gegenteil. Im Gegenteil! Dass der Papa in meiner Gegenwart detoniert, das hätte ich verstehen können. Sein einziger Sohn ist zu dumm für die höhere Schule. Allerdings hat das dann eigentlich nur die Barbara abgekriegt. Der Papa hat eh lieber sie gehauen als mich. Das ist gar nicht zu gebrauchen, die blöde Weißen. Scheißfette Kuh! Ich habe mich dazwischen gedrängt, aber der Papa hat eine Kraft, wenn er wütend ist. Er packt dich wie ein Kätzchen und wirft dich beiseite. Die Barbara hat dann gemeint, es wäre ihr lieber, ich würde in so einen Moment einfach auf mein Zimmer gehen. Bringt mir auch nichts, wenn du zuschaust, wie ich zusammengefaltet werde. Ein paar Mal habe ich das sogar geschafft, lag auf meinem Bett und, ja... Barbara, komm her. Nein. Daran habe ich gedacht und fast ein bisschen gehofft, das blöde Haus würde während der Bauarbeiten zusammenstürzen. Erst sehr spät ist mir der Brief auf dem Küchentisch aufgefallen, der zwischen den ganzen Rechnungen lag und an mich adressiert war. Eine kleine Kette mit 2 Knöpfen war drin, sonst nichts. Ein paar Tage nachdem ihm bei Franks Brüdern die Hand ausgerutscht war, saß Adam wieder im Graben. Es war ein ungewöhnlich trinkfreudiger Abend, der uns alle irgendwann an derselben langen Tafel versammelte. Auf die Barbara! Telefon hat sie jeder von uns begehrt. Einen Moment regte Adam sich nicht. Wir hielten unsere Gläser in der Luft, stießen nicht an, tranken nicht, senkten sie nicht. Jeder tauschte mit jedem einen Blick. Nur ihn schaute keiner an. Schließlich hob er das Glas. Also gut, dann auf die Barbara. Danach stierte er in sein Bier, dem langsam die Kohlensäure entwich. Ich beugte mich zu ihm und küsste ihn auf die Wange. Du musst es nicht tun, Nora. Ich weiß. Er beugte sich zu mir und küsste mich zurück. Gemeinsam verließen wir den Graben. Das Johlen der anderen folgte uns bis nach draußen. Im spärlichen Licht fand ich sehr viel von Barbara in seinem Gesicht. Darf ich dich berühren? Er nahm meine Hand und legte sie an seine Wange. Von dort aus fuhr ich den Konturen nach. Ich kam vom Gesicht, über den Hals, zu seiner Brust. In seiner Hemdtasche ertastete ich eine Packung Zigaretten. Aber da war noch etwas anderes. Was hast du da? Er zog die kleine Kette heraus, die ich damals bei Jan im Zimmer gesehen hatte. Jetzt hing ein 2. Knopf dran. Jener aus Palmut, der ihm im Gras abhanden gekommen war. Als das Dorf Abschied von Barbara nahm, machte ich einen Spaziergang. Ich wollte mich an etwas Nettes von ihr erinnern, aber ich musste richtig graben, weil sie mich in der Schule ja meistens ignoriert oder ausgelacht hat und von ihrem Bruder fernhielt, als wäre ich eine ansteckende Krankheit. Dann allerdings tauchte da doch noch dieses Bild auf, wie sie einmal mein Notizbuch an sich riss. Seite für Seite ging sie durch, bereit, mich bloßzustellen, nur um irgendwann innezuhalten. Das Buch plötzlich zuzuklappen und es mir wortlos zurück auf den Tisch zu legen. Als ich an diesem Tag nach den Klingeln den Rucksack packte, flüsterte sie mir im Vorbeigehen zu: Ich habe auch nie an Gott geglaubt. Und es stand tatsächlich so etwas wie ein Lächeln in ihrem Gesicht. Einmal fragte sie mich gerade heraus: Könntest du nicht meinen Bruder küssen? Ich? Schon gut. Krieg kein Herz, Kasper. War nur eine Frage. An einem finsteren Sonntag im Mai trafen wir uns das letzte Mal im Specht. Die Barbara in meiner Erinnerung ließ ihren Kaffee kalt werden. Stell dir vor, mein Vater will mein Stockwerk ausbauen. Die Wände rausnehmen, damit ich mehr Platz habe und die Fenster vergrößern. Wow, klasse. Du musst doch nicht deinen Lebtag in diesem einen kleinen Zimmer verbringen, hat er gemeint. Was hast du denn? Jetzt freu dich doch. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Die Barbara hat nur mir einen Abschiedsbrief hinterlassen. Sie hat ein gutes Papier dafür gewählt und sauber geschrieben. Lieber Adam, es tut mir leid. Ich denke, es wäre mehr möglich gewesen. Ich hoffe, ich habe dir dadurch nichts weggenommen, das du nicht wiederfinden kannst. Du bleibst mein kleiner Bruder. Auch wenn du jetzt älter wirst als ich. Ich liebe dich, deine Barbara. Ich denke, es wäre mehr möglich gewesen. Damit habe ich je nach Gemütslage sehr viel oder rein gar nichts anfangen können. Mich natürlich hoffnungslos darüber geärgert, dass es nicht eindeutiger geht, wenn man keine Nachfragen mehr anstellen kann. Aber dass sie auch noch gedacht hat, sie hätte mir was weggenommen, das ist die Höhe. Und da würde ich eigentlich gerne nochmal mit dir darüber sprechen. Ich habe mir selbst was weggenommen, als ich auf den Jan eingetreten habe. Das würde ich ihr sagen. Ich hätte gescheiter mal auf den Papa eintreten sollen. Je länger sie tot ist, desto mehr fällt mir ein. Und dann drehe ich diese Dialoge in meinem Kopf hin und her und hin und her und merke, dass ich angefangen habe, ihre Stimme zu vergessen. Es bleibt nur dieses Stück Papier. Und das muss reichen für den Rest des Lebens. Am Abend des Unwetters saßen wir im Graben. Wir hielten die Fenster geschlossen und hörten, wie der Himmel sein Donnergrollen über das Tal schickte. Irgendwann platzte Adam herein. Mit einem einzigen Tritt sprang er vom Boden auf den Tisch. Dort stand er wie auf einer Bühne, das Hemd durchsichtig vom Regen. Manchem gelang es nicht, den Blick von seiner behaarten Brust abzuwenden. Ich will mal kurz was sagen. Ihr wisst ja ganz genau, dass der Jan... Nein. Zuerst was anderes. Ich finde es nett, dass ihr auf die Barbara anstoßen wollt, aber von mir aus könnt ihr es lassen. Ich habe nämlich eure Spitznamen für sie nicht vergessen. Wir hätten da einmal die fette Sau. Das war eigentlich der beliebteste. Und den Troll, ja, den Troll, den gab's auch noch. Und was kam da nicht alles noch dazu? Nein, Papa! Du musst jetzt nicht aufstehen, oder soll ich mal erwähnen, wie du sie immer genannt hast, wenn sie dir auf den Zeiger gegangen ist? Eben. Genauso wie man weiß, dass ihr mich gerne Schwuchtel nennt, aber... Über den Jan wollte ich eigentlich sprechen. Den kennt ihr ja. Den grüßt ihr alle anständig, weil Hauptsache, man grüßt sich weiter anständig. Auch wenn man sich halb tot gehauen hat, also. Wir haben ihn halb tot gehauen, aber damit erzähle ich ja nichts Neues. Ja, ich habe ihm die Magengruben an den Kopf getreten und nicht sein Hund bis zum allseits bekannten Ergebnis. Aber das haben sich auch die unter euch denken können, die drei Hirnzellen maximal haben. Weil der Jan und ich, wir hatten uns eben gern. Gern haben. Uff, das könnte natürlich hier zu Verständnisschwierigkeiten führen. Und ich will euch um Himmels Willen nicht noch mehr verwirren. Also sagen wir, da gab es ein paar Missverständnisse. Weil andere eben auch verwirrt waren, dass man sich gern haben kann. Und ja, es erschien mir recht, das mit der Faust bzw. den Schuhen auszutragen. Schnellster Lösungsweg. Totschlagargument. Frag den Papa. Der war in der Hinsicht immer exemplarisch. Adam! Gut. Hat der Papa dann großzügig angeboten, dem Jan das Gymnasium zu bezahlen. Und hat mit der ersten Überweisung auch gleich noch festgelegt, dass kein Piep mehr kommt. Von wegen ich und die anderen hätten, weil der Hund ja war ja sowieso schon tot. Und so hätten im Endeffekt alle was davon. Also, danke, Papa! Adam! Denn Hauptsache, man kann sich noch anständig grüßen. Weil wenn es den Anstand euch gebe, dann könnte ja was anderes passieren, als dass ich morgen aufwache und dir alles so tut, als hätte ich keinen Ton gesagt, als hätte ich es nicht zugegeben, dass es meine Schuld ist, was mit dem Jan passiert ist. Also sagen wir uns lieber freundlich guten Tag und sterben ein bisschen. Ist doch wurscht, dieses bisschen sterben, da gewöhnt man sich ja dran und ja, nehmt lieber noch ein. Also, Prost. Apropos, ich setz mich mal wieder und nehm dann gern ein großes. Also gut. Und ihr könnt meinetwegen warten, bis mir das nächste Mal die Zündschnur reißt. Ich hör's schon. Jetzt ist es wieder passiert. Schau nur da, Adam, aber es geht auch wieder vorüber. Geht ja eh vorüber, oder? Geht ja immer vorüber. In der darauffolgenden Nacht schlief ich nicht. Ich saß auf dem Fensterbrett und sah zu den Serpentinen hoch, als könne hier zur Unzeit ein Neugieriger eintreffen, der uns unsere Geschichte abnimmt. Auch manch andere blickten zum Fenster hinaus. Klein, wie Spielzeugfiguren waren ihre Gestalten aus der Ferne. Nur in Jans Haus regte sich nichts. Ungerührt stand es in der schwarzen Nacht. Seine Bewohner wussten nichts vom Aufbruch, der plötzlich möglich geworden war. Suchst du die Nora? Ja. Die ist weg, hat sich verabschiedet. Von mir nicht? Manchmal kommt man ihm nicht dazu. Ja. Ja. Dann. Also ich muss dann auch mal wieder. Tschüss, Jan. Tschüss, Adam. Mahlstrom nach dem gleichnamigen Roman von Jael Inukay. Mit Nora, Jessica Kuhner, Adam, Dimitri Stapfer, Jan, Jirka Z. und als Wirt Urli Jecki. Hörspielbearbeitung Katrin Zipse, Hörspielmusik Andreas Bick, Tontechnik Basil Kneubühler, Dramaturgie und Regie Susanne Jansson. Produktion SRF 2019.